Kundgabe 5678b. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.05.1953. Erfüllung der Voraussagen. Katastrophe zuvor. Dem letzten Gericht geht also noch eine ernste Mahnung voraus. Ein Hinweis auf das nahe Ende und gleichsam ein Beweis dessen, weil meine Ankündigung sich erfüllt und ihr Menschen nun ebenso sicher das Ende erwarten könnet, das nicht lange danach dieser Erde und ihren Bewohnern bestimmt ist. Der Menschenlos ist unabänderlich ein tiefer Abgrund, ob sie nur kurz oder noch lange Zeit ihr Leben behalten, denn sie sind in völlig verfinstertem Geisteszustand und sie tun nichts von selbst, um diesen zu beheben. Darum muss ich sie aufrütteln aus ihrer Ruhe. Es muss etwas geschehen, was ihnen so unfassbar ist, was sie erschreckt und ihnen ihr Leibesende ersichtlich werden lässet. Nur der Tod schreckt die ungläubigen Menschen. Und also stelle ich ihnen den Tod vor Augen. Doch nur in der Absicht, sie zu veranlassen, dass sie in der größten Angst nach mir rufen, der ich allein ihnen das Leben erhalten kann, wenn irdisch keine Rettung mehr möglich erscheint. Ein solcher Ruf kann dem Menschen noch Rettung bringen. Ein solcher Ruf kann ihn mir wieder näher bringen, wenn er aus dem Herzen emporsteigt und dann auch sicher von mir gehört wird. Die Menschen können sich keine Vorstellung machen von dem Geschehen, durch das ich mich ihnen wieder in Erinnerung bringen will. Es werden alle Elemente gegeneinander wüten. Es wird sein, als sei die Hölle selbst losgelassen gegen die Menschen und es gibt für diese kein Entfliehen, bis ich selbst den Elementen gebiete und Stunden des Grauens und Schreckens beende. Mir ist nichts unmöglich und dieser Glaube an meine Allmacht, Liebe und Weisheit wird in diesen bangen Stunden wahre Wunderwirkung haben. Denn unbeschadet gehen die meinen aus diesem Erlebnis hervor, laut preisend meine Gnade und Kraft und meine Liebe. Und auch die mich gefunden haben in ihrer Not, schließen sich ihren Lobpreisungen an und stehen helfend und tröstend ihren Mitmenschen zur Seite, in der Erkenntnis der Kraft des Glaubens, den sie nun auch übertragen wollen, auf jene. Ich habe dieses Geschehen angekündigt und weise euch Menschen immer wieder darauf hin. Lernet glauben und rufet mich, so ich euch also erkenntlich bin, und dann glaubet auch, dass meine letzte Ankündigung sich erfüllt, dass das Ende kommt und mit ihm das letzte Gericht. Und nützet diese letzte Gnadenfrist. Holet nach, was ihr versäumtet. Lasset den letzten Tag nicht herankommen und euch unvorbereitet finden, denn dann gibt es keine Rettung mehr für jene, die mich noch nicht gefunden haben. Dann stehen die Menschen in der Sünde und sie werden vernichtet werden, weil sie meiner Mahnungen und Warnungen nicht achteten und also auch kein Erbarmen mehr finden können, so wie das Ende gekommen ist. Amen.